Winnetou hörte wortlos zu. Als ich geendet hatte, saß er lange da, in tiefes Schweigen versunken. Dann erhob er sich langsam und streckte mir die Hand entgegen. Der Glaube der roten Männer lehrt Hass und Tod. Der Glaube der weißen Männer lehrt Liebe und Leben. Winnetou hat schon lange darüber nachgedacht. Jetzt aber ist er zur Klarheit gekommen. Mein Bruder habe Dank. Hau. Wir kehrten zum Blockhaus zurück, ruhten in den weichen Betten Hillmanns, die uns gastfreundlich überlassen wurden, und schieden am anderen Morgen mit herzlichem Dank von den braven Leuten. Winnetou reichte allen die Hand. Winnetou wird das Lied seiner weißen Freunde nie vergessen. Nun waren wir also unterwegs, um die Leute von der Station Echo im gleichnamigen Canyon vor dem bevorstehenden Überfall der Sioux und ihrer weißen Freunde, der Bahnräuber, zu warnen und ihnen beizustehen. Unsere Pferde hatten sich von dem gestrigen angestrengten Ritt gut erholt, sodass wir hoffen konnten, den Ort Echo bis zum Abend zu erreichen. Winnetou war während des ganzen Tages noch einsilbiger als gewöhnlich. Ich überließ ihn seinen Gedanken, bis wir abends an unser Ziel gelangten. Tief unten, in einer Felsenschlucht, dem Echo Canyon, lag am Schienenstrang die friedliche Station, die wir vor dem Untergang retten wollten. Die Ankunft von zwei bis an die Zähne bewaffneten Weißen mit einem Indianer als Begleiter erregte natürlich beträchtliches Aufsehen. Bis der leitende Ingenieur Oberst Ratsch zurückkam, nachdem er unterwegs meinen Zettel an dem Baum gefunden hatte, der ihn veranlasste, sofort umzukehren, so lange trafen wir Vorbereitungen zum Empfang der Angreifer. Ich ließ telegrafisch von der nächsten größeren Station Verstärkung anfordern und zur besseren Befestigung der Station die Umfassungsmauer um einen halben Meter erhöhen. Diese Vorsichtsmaßregel sollte sich bezahlt machen. Dann ließ ich genügend Wasser hinter die Palisaden schaffen. Es konnte ja immerhin zu einer längeren Belagerung durch die Sioux kommen. Winnetou und ich verließen am nächsten Tage die Station, um nach den feindlichen Speeren Ausschau zu halten. Zu diesem Zweck trennten wir uns. Fast zu gleicher Zeit kehrten wir zurück. Eben schritt ich über die Schienenstrecke auf die Station zu, als ich Winnetou bemerkte, der von der Höhe herabgeklettert kam. Mein roter Bruder kommt zugleich mit mir zurück. Hat er was entdeckt? Winnetou kommt, weil er nicht mehr zu warten braucht. Mein Bruder Charlie hat ja die Späher entdeckt. Ha, woher weißt du das? Winnetou saß auf einem Baum und sah weit im Westen, wo sein weißer Bruder sein musste, viele Punkte am Himmel. Das waren Vögel, die vor den Spähern flohen. Mein Bruder musste das auch bemerken und nun die Späher beobachten. Deshalb kehrte der Häuptling der Apachen zum Lager zurück, denn die Späher sind da.